Gefesselt ans Kreuz wie ein Ketzer verbrannt, wie der Satan verteufelt wurde ich in dem Land. Doch die Götter gab mir Kraft, alles zu überstehen. Bete zu Odin, die Welt wird sich drehen. Er handelt wie Vieh, das der Schlachtung entrinnt. Geschlagen, getreten, mein Schrein an der Wind. Götter gab mir Kraft, alles zu überstehen. Bete zu Odin und die Welt wird sich drehen. Doch Wunden verheilen noch nie dieser Schmerz. Rache und Vergeltung steht das Schwert in euer Herz. Doch die Götter gab mir Kraft, alles zu überstehen. Bete zu Odin und die Welt wird sich drehen. Ich bin ein Dissident auf der Suche nach Licht. Ein Bollwerk der Freiheit, das an keinem zerbricht. Ich bin ein Dissident auf der Suche nach Licht. Ein Bollwerk der Freiheit, das an keinem zerbricht. Die Götter gab mir Kraft, alles zu überstehen. Bete zu Odin und die Welt wird sich drehen.